Gleis 7, Einfahrt ICE 929 nach Nürnberg, Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof, Abfahrt 17:53 Uhr. Heute erste Klasse im Abschnitt A, B und Entschuldigen Sie, ist der Platz noch frei? Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich dazusetze? Das ist nett, danke. Ja, ich muss nur den Gitarrenkoffer oben verstauen. Das ist ein bisschen sperrig. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin froh, dass ich nicht Kontrabass spiele. Die Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Ja, richtig. Ich bin auf dem Weg zum Konzert. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. Ich gebe ein Konzert mit den Werken von Sergei Prokofjew, die ich für Gitarre bearbeitet habe. Und erzähle etwas über den Komponisten und lese aus seinen Geschichten. Erste Etappe. Richtig, die wenigsten Leute wissen, dass es ein erzählerisches Werk von Sergei Prokofjew gibt. Das ist wirklich sehr interessant. Ich will nicht angeben, aber es ist gar nicht so lange her, dass ich in Moskau durch Zufall auf diese Erzählung gestoßen bin. Verrückte Geschichte. Aber wenn Sie mögen, erzähle ich sie Ihnen. Wann müssen Sie aussteigen? Na, da haben wir ja ausreichend Zeit. Ja, prima. Also da ist zum Beispiel die Geschichte vom wandernden Turm. Extrablatt! Extrablatt! Wo steckt Marcel Vautour? Marcel Vautour, verschollen! Marcel Vautour был бесспорно замечательнейшим человеком. Marcel Vautour war zweifellos ein bemerkenswerter Mann. А его имя было известно, очень известно в ученых кругах Парижа. Und sein Name ein Begriff in den gebildeten Kreisen von Paris. Oft verschwand er für ein oder zwei Jahre in sein geliebtes Assyrien, wo er, dank weitreichender Beziehungen und dem nötigen Kleingeld, nach Herzenslust in Sand und Ruinen buddeln, tausendjährige Tafeln mit befremdlichen Keilschriften finden, sie entziffern und genialische Mutmaßungen darüber anstellen konnte. Und dann zurück in Paris, mit einem brillanten Artikel aufzutrumpfen, der die unglaublichsten Dinge enthielt. Einer seiner Assistenten, der an Gelbfieber erkrankt und deshalb in sein Heimatland zurückgekehrt war, berichtete. Marcel Vautour ist von der hartnäckigen Idee beseelt, in der Gegend, wo einst das antike Babylon gestanden hat, die Überreste des Turms zu Babel auszugraben. Als Marcel Vautour dann selbst wieder nach Paris zurückkehrte, war aus dem brillanten Gelehrten, der einst Paris verzaubert hatte, ein sonnenverbrannter Kupferkopf geworden, der auch noch mit einem Bart bewachsen war. Die Ergebnisse meiner Untersuchungen sind bedeutsamer, als sich die moderne Menschheit das träumen lassen mag. Jetzt jedoch bin ich müde von der Reise. Nichtsdestotrotz werde ich mich aber gleich morgen daran setzen, einen Vortrag über den Turm zu Babel halten und in diesem Vortrag Fakten nennen, die möglicherweise die gesamte Geschichtsschreibung auf den Kopf stellen, die Wissenschaft verblüffen und vielleicht selbst die Bibel ins Wanken bringen werden. 1996 habe ich in Petersburg gastiert. Europäische Kulturwochen. Eiskalt, mitten im Dezember. Über 20 Grad minus. Jedenfalls wurde ich im darauf folgenden Februar zu einem Konzert nach Moskau eingeladen. Dort machte ich dann Bekanntschaft mit Naum Kleiman, der Direktor des Kinomusei ist, des staatlichen Kinomuseums, er selber Eisenstein-Schüler. Sergei Eisenstein, wie die Russen sagen. Der große Filmregisseur. Naum und seine Tochter führten mich nach dem Konzert in die Wohnung von Sergei Eisenstein, die jetzt ein Museum ist. Ich war da noch 6 Mal zu Konzerten in Moskau und jedes Mal waren wir nach meinem Auftritt in dieser Wohnung und haben von Eisensteins Tellern gegessen und aus Eisensteins Gläsern getrunken. Eines solchen Abends zu vorgerückter Stunde sitze ich also da, wippe mit dem Stuhl, in der linken das Wodka-Glas und stoße mit der Lehne an das Bücherregal. Und meine rechte, ich weiß nicht wie, fingert eine vergilbte, staubige, aufgeschlagene Zeitschrift aus dem Regal, auf der steht Sergei Sergejewitsch Prokofjew, Raskazi. Erzählungen. Ich lese das, frage nach oben, sagt man oben. Ist das unser Freund, unser Sergei Sergejewitsch, der mit den drei Orangen und Peter und der Wolf? Naum nimmt die Zeitschrift, schaut drauf, stutzt und sagt, da, Etana Struck, Sergei Sergejewitsch, Prokofjew. Ich habe immerhin Musik studiert, Prokofjew ist einer meiner Helden, aber ich habe nie gehört, dass Prokofjew auch geschrieben hat. Und so sitze ich nun da und übersetze die erste Geschichte, Der wandernde Turm. Die Gerüchte um das außergewöhnliche Material, welches in der Wüste Mesopotamiens ausgegraben worden war, Material, das der Geschichtsschreibung und sogar den Legenden der Bibel Brüche zuzufügen drohte, versprachen, das Thema der interessierten Kreise von Paris zu werden. Und dies noch vor einer tatsächlichen Veröffentlichung durch den heimgekehrten Gelehrten. Jedoch ausgerechnet in dieser selben Nacht versetzte ein besonderer Vorfall Paris in Angst und Schrecken. Dieser Vorfall ging der Stadt viel näher als das entfernte Babylon. Genau um 3 Uhr in der Früh klingelten die Telefone Sturm. Ambulanzen wurden gerufen und Ärzte rückten aus. Hier stürzen Häuser ein. Wieso? Was weiß ich denn? Und warum? Keine Ahnung. Es gab Verletzte in der Bevölkerung. Jeder hatte etwas gehört. Jeder hatte Angst. Was aber passiert war, wusste im Detail niemand. In einer solchen Verfassung begrüßte Paris den frühen Morgen. В таком состоянии приветствовал Париж наступающее утро. Es ist 1917. Russland befindet sich im Umbruch. Im Februar haben wir die Revolution unter Kerensky, die neue bürgerliche Regierung. Dann im Oktober die berühmte Oktoberrevolution unter Lenin, die zum Bürgerkrieg führt. Die Roten gegen die Weißen, die Zarenanhänger gegen die Bolschewiki. Aber genau dann beschäftigt sich Sergei Prokofjew mit antiken Themen. Er komponiert die skythische Suite, 7, es sind 7. Und er liest Bücher über Mesopotamien, Ägypten und die Assyrer. Und all das finden wir dann später in seinen Geschichten. Die Februarrevolution 1917 erlebte ich in Petersburg. Sowohl ich als auch die Kreise, in denen ich verkehrte, begrüßten sie mit Freuden. Wir waren voller Hoffnung, dass sich unsere Welt nun zum Besseren ändern würde. Kerensky hatte per Dekret die amerikanische Verfassung übernommen, was in den Vereinigten Staaten Begeisterungsstürme auslöste und dazu führte, dass viele Künstler, Wissenschaftler und Geschäftsleute aus Übersee nun Russland besuchten. Während der revolutionären Geschehnisse selbst befand ich mich in den Straßen Petersburgs und musste mich von Zeit zu Zeit hinter Mauervorsprüngen verstecken, wenn die Schießerei zu arg wurde. Die 19. der flüchtigen Visionen, wie ich ungefähr in jener Zeit schrieb, gibt zum Teil meine Eindrücke wieder, die mehr die Erregtheit der Menge als den inneren Gehalt der Revolution erfassten. Vom Elan und der Bedeutung der Oktoberrevolution hingegen hatte ich keine klare Vorstellung. Dass ich ihr, wie jeder andere Bürger, dienstbar sein könnte, wollte mir nicht recht zu Bewusstsein kommen, so kunstfeindlich sich die neuen Herren gebärdeten. Dabei entstand in mir der Gedanke an Amerika. Solange in Russland der Sinn nicht nach Musik stand, müsste vielleicht in Amerika die Möglichkeit vorhanden sein, viel zu sehen und zu lernen, sowie meine Werke zu zeigen. Im vergangenen Sommer hatte ich in Petrograd den Amerikaner McCormick kennengelernt, der mit der Delegation des Senators Reed gekommen war, um uns zu unserer Verwandlung in eine Republik zu beglückwünschen. Wenn Sie mal in die Vereinigten Staaten kommen, rufen Sie mich unbedingt an. McCormick besaß eine große Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen, deren Namen ich schon als Kind in Sonsovka auf den Sä- und Erntemaschinen gelesen hatte. Neben seiner Mission interessierte er sich sehr für Musik. Der Eiffelturm ist verschwunden. Ja, verschwunden. Der Turm hat sich buchstäblich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst. Два джентльмена в цилиндрах, zwei Gentlemen mit Zylinder, окруженные толпой любопытных, umringt von dichten Reihen Neugieriger, рассказывали вот уже в десятый раз, что же они видели. erzählten schon zum 10. Mal, was sie gesehen hatten. Um 3 Uhr früh sind wir von Mariette zu Alexandrine gefahren. Genau, gefahren. Und wurden Zeugen dieses magischen Spektakels. Der Eiffelturm hat plötzlich zu zittern begonnen. Auf und abgesprungen. Hat sich schließlich von seinen Fundamenten losgerissen. Dann mit langen Schritten. Jawohl, mit langen Schritten. Mit sehr langen Schritten. Auf allen Vieren von der Seelen wegmarschiert. Einfach weg. Was hinterher geschehen war, hatten die Gentlemen nicht mehr gesehen, denn sie waren vor lauter Angst aus ihrem Fiaker gesprungen und hatten sich, ohne zurückzuschauen, aus dem Staub gemacht. Kaum hatte Marcel Vautour ihre Geschichte gehört, boxte er sich durch die dicht gedrängte Menge hindurch und nahm die Richtung, die der wandernde Turm eingeschlagen hatte. Bald stieß er auf eine andere Menschenmenge, die sich um ein Gebäude geschart hatte, dessen Front eingerissen war und den Blick freigab auf Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer. In einem der Zimmer war noch der Tisch vom Abendessen gedeckt. Apfelsinen lagen über das Tischtuch und den Fußboden verstreut. Es hat Verletzte gegeben. Viele Verletzte. Sie haben sie mit dem Krankenwagen weggebracht. Und die Feuerwehr musste kommen. Augenscheinlich ist der Turm recht ungeschickt umhergeschritten und hat mit seinem Bein ein Stück der Fassade aufgerissen. Marcel verweilte vielleicht eine Minute vor dem Gebäude, gerade genug, um Luft zu holen. Dann eilte er schleunigst weiter. Obacht! Vorsicht da vorne! Lassen Sie mich durch, bitte! Ich hatte gerade mein Studium beendet und fühlte mich ausgebrannt. Ich brauchte einen Tapetenwechsel, wollte frische Luft atmen nach den ganzen Studien. Für meine Ausreise musste ich allerdings zuerst beim Volkskommissar für das Bildungswesen, Lunacharski, vorsprechen. Denn seit die Bolschewiken das Heft in die Hand genommen hatten, war es mit unseren frisch gewonnenen Freiheiten erst einmal wieder vorbei. So? Sie wollen also unser schönes, neu erstehendes Land verlassen? Genosse Prokofjew. Ich habe lange gearbeitet, Herr Lunacharski. Und jetzt möchte ich ein bisschen frische Luft schöpfen. Finden Sie nicht, dass wir hier genug frische Luft haben? Ja, durchaus, aber ich meine die physische Luft. Die der Meere und Ozeane. So. Sie sind revolutionär in der Musik und wir sind es im Leben. Wir sollten zusammenarbeiten. Aber wenn Sie nach Amerika wollen, werde ich Ihnen keine Steine in den Weg legen. Das freut mich, Genosse Lunacharski. Ein Auslandspass und hier ein Begleitschreiben. Ein Begleitschreiben? Hierin steht nur, dass Sie die Reise in Kunstangelegenheiten und zur Wiederherstellung Ihrer Gesundheit antreten. Ach so. Aber denken Sie immer daran. Sie laufen vor den Ereignissen davon, die Ihnen das nicht verzeihen werden. Extrablatt! Extrablatt! Um 11 Uhr kamen die Extrablätter der Tageszeitungen heraus, die in buchstäblich 5 Minuten vergriffen waren. Berichten zufolge hat der Turm Paris auf kürzestem Weg verlassen. Er bemüht sich jetzt offenbar vorsichtig aufzutreten und keine Häuser mehr zu zerstören. In den Straßen, wo seine schweren Fersen aufgeschlagen waren, hat es die Laternen umgebogen. Die Bürgersteige waren eingesunken, in einer Straße sogar bis zu einer U-Bahn-Station hinunter. Hier konnte man auch einen angekohlten Fladen erkennen. Überreste eines Autos, das unglücklicherweise unter den eisernen Fuß des Turms geraten ist. Als der Turm die Stadt hinter sich gelassen hatte, war er schnurstracks gen Süden gezogen. Er ist mit solch einem Tempo hinter dem Horizont verschwunden, dass es einem vorkommt, als wäre er nur ein Trugbild gewesen. Vautour bestieg einen Expresszug und ließ Paris hinter sich. Vautour сел в скоростной поезд и покинул Париж. 20. Februar 1918. Fühle mich niedergeschlagen. Arbeite nicht. Ich sehne mich danach, wegzukommen. Die Deutschen haben Pskow und Revel erobert. Auch Petrograd, wie man hört. Aber zumindest könnte ich nach Moskau gelangen. Und von dort nach Wladiwostok. wenn ich nur 5000 Rubel von den Verlegern erhalten könnte und ein paar Empfehlungsschreiben. »22. Februar 1918. Habe eine etwas ängstliche Nacht verbracht, war am Morgen aber freudig und voller Zutrauen. Und tatsächlich, zufällig bin ich an ein Schlafwagenticket gekommen. Mama hat mir 500 Rubel gegeben, womit ich jetzt insgesamt 600 in meiner Tasche habe. Sollte ich es nicht nach Moskau schaffen, dann schlage ich mich eben direkt nach Wladiwostok durch und halte mich mit Konzerten über Wasser. Um 8 Uhr abends habe ich mich auf meine lange und weit verzweigte Reise gemacht. Zusammengekauert in einer Ecke hockte Marcel Vautour in seinem Abteil. Sein Blick wurde leer. Offen standen seine Augen, jedoch ohne jeglichen Ausdruck. Ein leerer Koffer, dem man die Geige entnommen hat. Ein plötzlicher Schrecken ließ Vautour nach seiner Tasche greifen. Wo ist mein Notizbuch? Druck Vautour испугался и схватился за карман. Er dachte ängstlich an jenes in Schlangenhaut gebundene Büchlein, in dem er immer alles notierte. Alle Fakten, alle Schlussfolgerungen. Seine sagenhaften Erkenntnisse über den Turm zu Babel, die mit einem Schlag... Alle Resultate meiner 5-jährigen Forschungen. Alle wissenschaftlichen Theorien und das Alte Testament widerlegen würden. Das ist ja... Marcel atmete frei. In der Brusttasche unter seinen Fingern fühlte er die vertrauten Formen des Waisenbuches. Am Nachmittag um 5 kam der Zug in Lyon an. Die Zeitungsjungen wedelten mit frisch gedruckten Sonderausgaben. Extrablatt! Extrablatt! Eiffelturm rast mit ungeheurer Geschwindigkeit durch Frankreich! Vautour stieg aus dem Waggon und kaufte sich eine Zeitung. Aha. Er hat Flüsse überquert und Wälder durchbrochen. Städte und Dörfer hat er indes umgangen und ist schnurstracks bis nach Marseille gelaufen. Erstaunlich. 23. Februar 1918. Der Zug fuhr um 2 Uhr in der Frühe los. Wartete dann aber wegen der Kämpfe in Tichoretsk 24 Stunden in Mineralnye Vody. Linas Zug ist, wie wir erfuhren, unter Beschuss geraten, konnte aber weiterfahren, während die Passagiere sich auf dem Boden in Deckung brachten. Zuerst hieß es, wir müssten deshalb noch weitere 2 Tage in Mineralnye Vody warten, aber unerwartet setzten wir uns 2 Stunden nach dieser Nachricht wieder in Bewegung. Sie fragen sich jetzt sicherlich, wer diese Lina ist. Es ist Lina Kulini, eine junge, elegante Rumänin, die Sergei Sergejewitsch kurz zuvor kennengelernt hat. Im Jahreswechsel 1917-18 hatte er noch einmal seine Mutter im Kaukasus besucht, um sicherzustellen, dass es ihr in all den Wirren gut geht. Er steigt in Kislovodsk in einem Hotel ab und begegnet dort eben jener Lina. Sie kommen sich näher, beginnen eine Liebelei und beschließen, gemeinsam das Land zu verlassen. Amerika ist das Ziel. Und jetzt, am 23. Februar, ist Prokofjew auf dem Weg von Petersburg nach Moskau, um dort Lina zu treffen und die Reise gemeinsam mit ihr fortzusetzen. Aber nachdem Linas Zug unter Beschuss gerät und sie umgeleitet werden, beschließt die junge Frau, lieber in ihre Heimat Rumänien zurückzukehren. In seinem Tagebuch hält Sergei Sergejewitsch fest, Lina habe ich verloren. Und er setzt seine Reise alleine fort. Also wie Marcel Vautour in seiner Erzählung Der wandernde Turm, hetzt Sergei Sergejewitsch von einem Zug zum nächsten. Der Eiffelturm hat unweit der Stadt die Küste erreicht und ist mit den schweren Tritten seiner Füße eine gigantische Fontäne auslösend, in die Fluten gestiegen. Selbst nachdem er so weit gewartet war, dass seine Füße nicht mehr zu sehen waren, wurde seine Geschwindigkeit nicht etwa geringer, ganz im Gegenteil. Sie schien sich noch zu erhöhen. Mehr Wasser, das in seinen Tiefen aufgewirbelt worden war, brodelte um den Turm herum. So ging es immer weiter, bis über dem Wasser nur noch der Kopf des Turms sichtbar blieb. seine oberste Aussichtsplattform. Küstenbewohner und Matrosen auf den vorüberfahrenden Schiffen dachten, das eiserne Monster werde jeden Moment versinken. Jedoch hielt der Turm ganz plötzlich seine Bewegung an und blieb abrupt stehen. Es scheint, als würde der Turm von einer unsichtbaren Macht gezogen. Der Turm machte schließlich Kehrt und kam kehrtschnass zurück an Land. Die Menschenmenge, die sich gerade erst gebildet hatte, verstreute sich augenblicklich, als klar wurde, dass der Turm zurückkehrte. Die Bewohner mit bezaubernden Willen am Strang verließen diese fluchtartig in Automobilen und Kutschen und mitsamt ihren Diamanten und Wertgegenständen. Der Turm aber stand nur lange, ohne sich zu rühren, am Ufer. Als könnte er sein Vorhaben, das Meer zu durchqueren, nicht so einfach aufgeben. Dann machte er wieder ein paar langsame Schritte, die Füße vorsichtig zwischen die Villen setzend, und verschwand in nordöstliche Richtung. Nachdem Marcel Boutour diese Nachricht zu Ende gelesen hatte, zerknüllte er die Zeitung und warf sie auf den Bahnsteig. Genf, las er auf einem langen Eisenbahnwaggon, der an einen anderen Zug angekoppelt war. Nicht Gedanken steuern unsere Taten, sondern magische Ströme. Er bestieg den langen Waggon und begab sich in die Schweiz. Und сел в длинный вагон и отправился в Швейцарию. Wir fahren wieder. Die Kämpfe sind also offensichtlich wieder abgeflaut. Nicht nur das, sondern wir fahren jetzt über Rostov. Das erspart uns zwei ganze Tage gegenüber der Zarizin-Strecke. Unser Zug ist seit einem Monat der erste, der durch Rostov fährt. Kopfschmerzen vom Reisen. Aber sie verflogen. 24. Februar. Erstaunlicherweise fahren wir in rasendem Tempo, wie in guten alten Tagen, obwohl wir doppelt so viele Passagiere an Bord haben und Kopf an Fuß schlafen müssen. Zwei in einem Bett. Passport. Nun jetzt. Dokumente. Unsere Papiere wurden 7-mal kontrolliert. Aber sobald ich meinen Ausweis vom Sowjet der Arbeiterdeputierten von Kislowodsk vorzeigte, wurde ich nicht mehr belästigt. Langsam gewöhne ich mich an den Gedanken, bald in Amerika zu sein. Никто не подозревал, куда тянула эту бродячую башню и почему. Niemand ahnte, wohin es diesen wandernden Turm zog und warum. Niemand wusste, was seinen leidenschaftlichen Lauf steuerte. Womöglich war da nur einer, Marcel Boutour nämlich, der die Route erraten konnte. Er will ins alte Babylon. Inzwischen hatte der Turm, der in die blauen Wogen des Mittelmeers getreten war und deren Tiefe ausgelotet hatte, feststellen müssen, dass beim besten Willen keine Höhe genügen würde, diese Wasser zu durchwaten. Aber auch das Festland offerierte ihm keinen direkten Weg nach Osten. Ein neues Hindernis erstreckte sich vor dem Turm, welches zu bewältigen er nun nicht hinunter, sondern hinaufsteigen musste. Die Schweizer Alpen. Jene zu überqueren wird nicht so leicht, wie über Frankreichs grüne Auen und Täler zu spazieren. Die Schweizer Bürger sahen den eisernen Turm die Berge hinaufklettern, über eisige Gipfel schlittern, in wilden Sprüngen über Schluchten und Gebirgsströme hechten und sich manchmal seinen Weg über Gletscher und durch Seen bahnen. Von Zeit zu Zeit hielt er an, so als müsse er sich im Labyrinth der Gebirgszüge und Seenlandschaften Orientierung verschaffen. Aber ansonsten schritt er zuversichtlich voran. Seinem Nordwestkurs folgend, hin zu den ebenen, gemütlichen Weiten Deutschlands. Ha! Wenn ich den Turm so durch die Landschaft stapfen sehe, muss ich immer an den Tanz der Ritter denken. Doch, natürlich, den kennen Sie. Ich spiele es immer vor. Habe ich bearbeitet. Und zwar, ja, Das ist richtig. Was das ganze Orchester macht, müssen Sie alleine auf der Gitarre machen. Aber das kennen Sie. Hier. 20. März 1918. Boris Verin hatte im Winter einige meiner Gedichte Igor Severianin vorgelesen. Und der bekundete wohl, dass der Verfasser Talent besäße und über ein erstaunliches Rhythmusgefühl verfüge. Ich fragte nach, ob er dies nur so dahergesagt habe oder ob es sich um ein ernstzunehmendes Urteil handle. Wie auch immer. Meine Zeit werde ich nicht der Poesie widmen. Ich möchte mich auf Prosa konzentrieren. In Moskau hat mir Kusewitzki ohne weiteres auf die skytische Suite, den Schut und den Spieler einen Vorschuss von 6.000 Rubel gegeben. Er spekuliert wohl auf den Verfall des Kerensky-Rubels, während er meine Werke als sichere Geldanlage bewertet. Achtung, Achtung! Riesiger Turm schreitet durch den Norden der Schweiz in Richtung Deutsches Reich. Kaum hatten die Telegrafenämter das gekabelt, brach die Bevölkerung des Deutschen Reiches auch schon in Panik aus. In Berlin wurde augenblicklich ein Kriegsrat einberufen. Wir müssen dem Turm mit Artillerie entgegentreten. Jawohl! Der Oberbefehl wurde General von Magenschmerzen übertragen, dessen glänzender Ruhm auf einem imposanten Berg menschlicher Gebeine fußte. Dem Turm bietet sich aufgrund der Beschaffenheit der Landschaft keine Fluchtmöglichkeit. Jawohl! Setzen Sie die Artillerie in Gefechtsbereitschaft! In Gefechtsbereitschaft! Sie beeilten sich so gut wie möglich. Der Turm war schon am Horizont zu sehen und kam direkt auf sie zugerast. Feuer! Feuer! Schrie von Magenschmerzen und eine ohrenbetäubende Salve erschütterte die Umgebung. Eine graue Rauchwolke verfinsterte alles. Dieser endlose Augenblick, der die Salve vom Anblick ihrer Auswirkungen trennt. Серое дымовое облако затмило все. Es kann keinen Zweifel geben. Der Turm muss geborsten, verstümmelt, in Stücke zerschlagen sein. Undenkbar, dass er, sollte er denn überlebt haben, über die Köpfe der Artilleristen hinweggestiegen ist. Undenkbar, ja. Jawohl. Bevor der Rauch sich verflüchtigte, bevor das Echo der Salve verhallt war, ließ ein schrecklicher Pfeifton den General nach oben blicken. Der Turm stieg in spiralförmiger Bahn in die Luft, als wolle er sich in den Himmel schrauben. Dann streckte er sich in die Horizontale und verschwand unter dem verglühenden Abendrot der bereits untergegangenen Sonne. Sergei Prokofjew war ja in Petersburg, als plötzlich das Gerücht umging, die Deutschen würden die Stadt angreifen. Panik brach aus. Es kam dann doch nicht so, und wie so oft verarbeitet Sergei Sergejewitsch dieses Erlebnis in seinen Geschichten. Unter anderem in der Figur des General von Magenschmerzen. Aber da war noch ein weiteres Ereignis, welches zur gleichen Zeit stattfand wie die anderen zwei. Marcel Vautour zog sein in Schlangenleder gebundenes weißes Büchlein aus der Brusttasche und wo seist du verflucht? Ja. Riss es in Stücke. Und genau in diesem Moment verließ seine Seele den Turm, den sie mit ihrer Anwesenheit zum Leben erweckt hatte. Dann rauschten die zwei, Marcel und der Turm, geradewegs nach Paris, jenem Ort zu, an dem die fantastische Flucht ihren Ausgang genommen hatte. Spät in der Nacht, als sich Paris in den dichten Nebel Londons hüllte, der aus der grauen Stadt herübergeweht war, ließ sich der Eiffelturm sanft auf seinen alten Sockel niedergleiten. Marcel aber sank in sein Bett und schlief so tief und fest, dass er von dem ganzen Getöse, mit dem Paris die Rückkehr des Turms begrüßte, der Begeisterung, mit der am Morgen die Nachricht verkündet wurde, nichts mitbekam. Extrablatt! Extrablatt! Eiffelturm ist zurück! Eiffelturm steht wieder in seinem Glanz! Nicht Gedanken steuern unsere Taten, sondern magische Ströme. Tja. Sergei Sergejewitsch war 10 Jahre alt, als er einem Freund, mit dem er auf den McCormick-Traktoren seines heimatlichen Gutes in Sonsowska spielte, seine Zukunftsvisionen gestand. Wenn ich groß bin, werde ich entweder Schriftsteller oder Komponist. Nun, Komponist war er schon zu Beginn der Revolution und Schriftsteller sollte er kurz darauf in den Waggons der russischen Eisenbahn mitten im Bürgerkrieg werden. Den amerikanischen Landmaschinenmagnaten und Kunstförderer McCormick wird er wiedersehen, was sich als ausgesprochener Glücksfall erweisen soll. Aber bis dahin ist es noch weit und mühsam. Irrfahrten des Sergei Sergejewitsch. Hörspiel von Lucian Plessner nach Texten von Sergei Prokofjew. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.